Labor für Entrepreneurship. Bevor wir zu Ihnen kommen, vielleicht noch was für die Gäste. Labor für Entrepreneurship, was soll es? Es soll Ihnen helfen, ein Konzept zu entwickeln. Unsere Auffassung hier und unser Schwerpunkt ist, dass das Konzept, das Ideenkonzept, nicht Ihr Einfall oder Ihre Ausgangsidee, sondern ein durchdachtes, ausgearbeitetes Ideenkonzept der Schlüssel zum Erfolg ist. Sie sind wahrscheinlich keine ausgebildeten Manager, Sie haben nicht sehr viel Kapital zur Verfügung. Was man dann in der Hand hat, was man selber leisten kann, ist ein gutes Konzept entwickeln. Das ist etwas sehr Individuelles. Und womit wir helfen, ist, dass wir das, was Sie als Methoden, als Gedankengang brauchen, als Stütze brauchen, um ein Konzept zu entwickeln, dass wir das so am Beispiel vorführen. Also denken Sie mit, wenn ich hier jemanden interviewe, wie das für Sie brauchbar ist, was da für Methoden drin sind, was für Sichtachsen drin sind, was für Analogien, was für Parallelen drin sind. Das ist der Vorteil. Kommen Sie nicht hinterher und sagen, darf ich Ihnen ganz kurz mein Businessmodell vorstellen. Das ist nicht Sinn der Sache. Wie soll ich das beurteilen können? Wenn Sie selber Zweifel haben, ist das der beste Grund dafür, weiter an Ihrem Businessmodell zu arbeiten. Sie müssen so überzeugt sein, dass Sie wie ein Evangelist aus der Wüste kommen und sagen, ich zeige der Welt etwas, was wirklich überzeugend und gut ist. Sie müssen überzeugt sein, solange Sie Zweifel haben, arbeiten Sie weiter dran. Wir reden ja über Innovation, wir reden über neue Geschäftskonzepte, nicht noch eine Bratwurstbude, nicht noch einen Copyshop oder so etwas, sondern Innovation. So, das war auch gleich ein bisschen Einleitung, was Sie erwartet. Zu Gast heute Abend Markus Hallermann. Mit einem Konzept, wie man Reisen individualisiert. Schön zu sagen, es gibt Routen, es gibt Reiseführer, es gibt Navigationssysteme, aber die sind nicht sehr individualisiert. Würde ich erstmal zustimmen. Was macht Ihr Konzept individualisierter? Erstmal, dass es überhaupt von jedem Startpunkt losgeht. Beim Reiseführer sind vielleicht Routen in Berlin, 4, 5, 6, die gehen selten an meinen Startpunkt los, geschweige denn, dass sie sich meiner Zeit anpassen. Also was wir als Kerntechnologie haben, ist eine Routenplanung für die Freizeit. Nicht so schnell wie möglich von A nach B, sondern für eine gewisse Zeit auf einem schönen Weg. Und was schön ist, ist der individuelle Teil. Das heißt, wenn ich Mountainbike gehe, will ich von zu Hause nach zu Hause und das soll bitte 3 Stunden dauern. Wenn es von meiner Mutter vom selben Zuhause wegfährt, sollen die 3 Stunden ganz anders aussehen als meine 3 Stunden. Das ist die Kerntechnologie, um die wir uns kümmern. Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Woher soll denn die Software, die da offenbar dahinter steht, wissen, wer ich bin? Also ich kann mir vorstellen, individualisiert, ich habe einen eigenen Startpunkt. Aber wenn es um, so wie ich individualisiert verstehe, heißt so, was sind meine... Was mache ich bei der Tour? Gucke ich die Schmetterlinge an oder die Aussicht oder will ich Leute kennenlernen oder möchte ich mich ins Gras legen? Also in dem Sinne ist es nicht individualisiert, oder doch? Zunächst nicht. Also man steigt ein, wir versuchen das mit möglichst wenigen Fragen, eine erste passende Route zu liefern. Wir liefern immer nur Vorschläge. Das heißt, wir gestalten unser Interaktionskonzept so, dass der User dann sehr, sehr viel damit spielen kann. Das heißt, wenn ich merke, okay, der User packt immer mehr Gipfel bei seinen Wanderungen dazu, dann ist er mehr der Gipfelstürmer als der Hüttengeher. Und das System lernt aus unterschiedlichen Quellen und individualisiert den User immer weiter. Und also aus den Antworten des Users entnimmt es dessen Neigungen. Mit, ja. Ja. Lernt das System auch, wenn ich zum 10. Mal aufrufe, hat es dann schon gelernt, der Faltin ist Hüttengeher oder? Noch tut es das nicht, aber da wird die Reise hingehen. Könnte man, wenn man da zustimmt oder ja, also wenn man das will, dass das aufgezeichnet wird oder so, weiß das immer mehr über mich? Auch ja, wir schaffen sehr viele Incentives, dass der User seine Routen dokumentiert. Es gibt dort sehr viele Tracking-Tauschplattformen und das ist grundsätzlich, spricht jeder gerne über seine Reise, über sein Sporterlebnis, über seinen 3 Stunden Mountainbiken, dokumentiert es für sich. Auch auf Ihrer Website? Auch oder, auf unserer Website, ja. Geben Sie eine Gelegenheit, so kleines YouTube, wo man seine Erlebnisse Ja, bieten wir. Wir sind grundsätzlich im Gegensatz zu YouTube, ist das Profil bei uns erstmal geschlossen. Das heißt, niemand außer mir sieht, was ich dann den ganzen Tag tue. Ich kann natürlich auch die Aufzeichnung stoppen. Das heißt, ich kann sagen, ich will nur die Routenplanung nutzen und nicht dokumentieren. Ich kann mein privates Album haben, das ist die Standardeinstellung. Und wenn ich jetzt derjenige bin, der auf Facebook zeigt, dass ich die 8 Stunden Gipfeltour gemacht habe, dann zeige ich das. Also ist es für mich und meinen Bekannten, denen ich den Zugang eröffne. Aber ja. Ansonsten erstmal privat. Ja. Also es ist kein Feed auf der Startseite, wo ständig kommt, wer gerade wo läuft oder, sondern das ist gerade im Outdoor-Bereich, in der Freizeit geht es ja darum, ein persönliches Erlebnis zu haben. Und sicher gibt es viele Plattformen, die darauf abzielen, dass ich es zeige. Aber ich glaube, oder wir haben festgestellt, der Großteil der User will es nicht. Will es nicht. Andererseits ist es natürlich, wäre es für Sie ein Vorteil, wenn man ganz viel Anschauungsmaterial hätte. Da geben Sie dem User den Vorzug. Ja, es ist seine Entscheidung und es erzeugt trotzdem genug Anschauungsmaterial. Ja. Nochmal, wie kann ich es mir genau vorstellen? Also ich mache eine Radtour und gebe dieses Anfangsziel ein und jetzt bekomme ich erzählt, was ich auf der Radtour erleben könnte, was ich sehe, und das Erleben heißt sehen könnte? Also es kommt auf den exakten Use Case an. Also beim Mountainbiken zum Beispiel oder beim Fahrradfahren ist nicht unbedingt die Sehenswürdigkeit im Vordergrund. Das heißt, es werden erstmal schöne Wege rausgesucht, die einfach von ihrer eigenen Charakteristik her schön sind, weil sie genügend Steigung haben und dann der richtige Trail runter, die Wanderung mit den entsprechenden Höhenmeter, mit der richtigen Dauer. Und ich gebe den Startpunkt ein und die Zeit. Das ist das, ich möchte 2 Stunden wandern gehen von der Tür weg. Idealfall ist, ich mache es mit dem Handy, gehe vor die Tür und sage, gib mir meine 3 Stunden Wanderung. Bekommen dann die Vorschläge. Und wenn Sie das Gefühl haben, das ist so ein Mountainbiker, der braucht Steigungen und Gefälle, dann haben Sie da im Hintergrund Angebote. Wenn es aber jemand ist wie ich, der bei Gefälle oder Steigung gleich sagt, oh weh, mein altes Fahrrad und so, ich mache lieber zwischendurch mal Pausen und sind da auch Plätze für Picknick, kann ich auch eingeben. Ja, ich kann meine Points of Interest hinzufügen. Das heißt, wir schlagen Gaststätten, wir schlagen Gipfel, wir schlagen passende Sehenswürdigkeiten vor. Also wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist es nicht die Bar, die zwischendrin auf der Tour sein sollte, und kann so die Route auch immer wieder anpassen. Ja. Individuell, Familie, Gruppe gibt es? Wird es technologisch immer schwerer. Die heterogene Gruppe dann unter ein gemeinsames Ziel zu bringen. Ich kann gemeinsam planen, dass ich einen Routenvorschlag jemanden anderen schicke, er plant den wieder um, solche Interaktionen sind möglich, aber es ist noch nicht drinnen, dass wir sagen, okay, 3 User tun sich zusammen und die 3 Profile werden gematcht und dann wird die Route für 3 User geplant. Das wird immer schwieriger. Das müssen Sie nach wie vor selber und da geben Sie die Verantwortung lieber ab, ja, dass Sie da irgendwo anfallen, dass Sie herfallen. Ja. Wo ist denn das Ertragsmodell, also wo ist denn die Ertragsmechanik, wo melken Sie denn dieses Konzept? Momentan rein beim User, das heißt, als User kaufe ich mir meine Region als Guide. In dem Moment, wo das Ganze mobil sein soll, das heißt, ich das auf meinem Mobiltelefon nutzen möchte, kaufe ich mir beispielsweise das Allgäu zum Wandern, das Allgäu zum Mountainbiken, Berlin zum Sightseeing. Kaufe es aus dem Netz? Ja. Von der Website? Von der Webseite oder mobil im App Store. Ja, jetzt habe ich gesehen, Sie bieten das aber auch ganzen Regionen an. Also Hotels, Fremdenverkehrsbüros, Kitzbühel haben Sie gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann müssen die bezahlen. Es kommt auf die Destination an. Es gibt Destinationen, die verwenden das als Marketinginstrument und sagen, ja, ich will, dass das bei meinen Usern for free ist. Dann können die Kosten übernehmen. Sie können das aber auch als reinen Service verwenden und ihre Highlights, ihre empfohlenen Highlights online darstellen. Das ist for free. Und in dem Moment, wo der User sagt, okay, ich kaufe mir den Kitzbühel-Guide, bezahlt er das bei uns. Ja. Jetzt haben Sie ja eigentlich etwas, was in jedem Social Network auch drin ist, dass man sich gegenseitig Vorschläge macht, dass man sich natürlich auch austauscht, nicht nur über den Beruf, auch über die Freizeit. Letztlich konkurrieren Sie ja nicht nur mit den Reiseportalen, sondern mit allen anderen Netzwerken auch. Nicht wirklich. Also wir stellen uns bewusst nicht als Social Plattform auf. Ja. Nur wenn es um den Routenplanungsteil geht, konkurrieren wir da. Ja. Ich kann das aber auch mit meinen Freunden auf Facebook tauschen. Also das ist völlig egal. Es müssen nicht ich und all meine Freunde jetzt bei Komoot sein, sondern ich kann dort auch die E-Mail-Adressen oder die Facebook-Profile von meinen Freunden aus Facebook dazufügen. Nur wenn es um Geodaten, um Routenplanung geht, konkurrieren wir dort, aber sonst nicht und integrieren es. Wenn ich sonst abfrage, so die Qualität von dem Businessmodell, frage ich auch immer nach Imitation. Was schützt Sie vor Imitationen? Die Kerntechnologie. Das ist relativ schwierig, das zu entwickeln. Also da sind viele Mannjahre reingeflossen. Das ist der größte Vorsprung, den wir haben. Ja. Nun kann man sagen, wenn man weiß, dass das erfolgreich ist, dann nehmen wir an und wünschen das, dass Sie erfolgreich sind, dann werden andere sagen, wollen wir auch machen. Kann man nicht umgehen, diese Software? Also wir patentieren Teile. Ja? Also. Ich kann es nicht so leicht umgehen. Unsere Kernalgorithmen, das dauert schon ein bisschen. Also da haben Sie einen Vorsprung. Und das haben Sie selber, was ist Ihre Software. Markenzeichen, wenn Sie meine Meinung wissen wollen, dieses Komoot. Ich würde schon überlegen, wie wird es ausgesprochen und man kann es sich auch vielleicht nicht so gut merken. Was hat Sie zu diesem Wort gebracht? Das heißt einfach und praktisch. Also manche kennen es vielleicht Süddeutsche unter einfach Komoot. Und praktisch. So wie es da geschrieben ist. Mit weichem D schreiben. Ja, Komoot. Genau. Die Bayern schreiben es mit weichem D. Es ist ein Walser. Also wir kommen aus dem kleinen Walsertal. Das ist sogar eine eigene Sprache und da schreibt man Komoot so. Also Sie haben absichtlich ein etwas ungängiges, für die meisten ungängiges Wort gewählt. Also selbst als Bayer, ich komme aus Bayer, wäre ich nicht darauf gekommen, dass es ein bayerisches Wort ist. Ja, ist auch. Wenn Sie sagen, ja, man sagt ja immer, ein Logo muss ich eigentlich ein Stück weit, oder so ein Begriff muss ich eigentlich ein Stück weit selbst erklären, sagen, setzen Sie auf Verfremdung. Wir hatten sehr, sehr viele Ideen, wie die Firma heißen kann. Wir alle sind Techniker, das heißt, das war nicht so sonderlich fruchtbar. Da liegt sicher nicht unsere Stärke. Aber eigentlich sind wir mit dem Namen jetzt ziemlich zufrieden. Hat drei O's, ist fürs Internet auch gut. Sie können sich auf da gibt es so einen Kultfilm von Coppola, Francis Ford Coppola, Koyaanisqatsi, ein Wort, was noch nie einer gehört hat, muss man lange üben, bis man das kann, ist aus der irgendwie Hopi-Sprache, aber wurde ein Riesenerfolg. Und im Film, in dem nur Bilder gezeigt werden, wird kein Wort gesprochen. Und dieses eine Wort ist so aus der Hopi-Sprache und heißt, die Welt ist verrückt geworden. So also man kann das spielen, aber es ist, glaube ich, schwieriger, als einen Begriff zu finden, der so ein Stück weit hinweist, um was es sich handelt. Also wir haben uns sehr schwer getan, den Begriff zu finden und der auch noch nicht besetzt ist. Ja, und wollten nicht so platt irgendwas mit Reise und Touring und so. Wenn die Großen kommen, Google und so ein Touring auch individualisieren? Ja, ist theoretisch möglich, dass es... Wir beschäftigen uns sehr viel mit der IP-Situation, was wir selber patentieren, wie wir uns schützen, wie wir Strategien entwickeln, wenn dort Patente kommen, die die Kerntechnologie angreifen. Bei den ganz Großen ist es schwierig. Die größte Gefahr sind Microsoft und Google in dem Bereich. Ja. Aber damit müssen wir wohl einfach leben. Ja. Vielleicht noch ein paar Sätze zum Team. Sie haben in einem Team gegründet. Wie ist so die Verteilung? Also Team ist natürlich ein Stichwort, sag auch gleich was dazu. Manchmal klappt es, oft klappt es nicht. Wie haben Sie es aufgebaut? Also das Kernteam sind drei Leute, die ursprünglichen Ideengeber. Das eine ist mein Bruder, das andere ist ein alter Schulfreund, die Weihnachten zum ersten Mal zusammengesessen sind und die Idee ausgearbeitet haben, die Technologie ausgearbeitet haben und so ist es Stück für Stück während der Uni dann weiter gewachsen. Erster Teamzugang war dann auch ein Schulfreund. Das heißt, das finde ich, tut unserem Team sehr, sehr gut, was die Streitkultur angeht, was wenn es clasht oder unterschiedliche Meinungen gibt, ist das eine sehr, sehr gute Basis, dass man da eine anständige Streitkultur hat. Und jetzt sind wir inzwischen 14 Leute, das sind alles nicht mehr unsere Freunde, sondern... Ja, aber das Kernteam waren 3 Leute und hier ein relativ klares Team, so aus dem eigenen unmittelbaren Bekanntenkreis, Bruder und alter Schulfreund. Ja. Bei manchen geht da ein Alarmlicht an. Es gibt die These, die sagt, um Gottes Willen, nicht mit Familienmitgliedern und so. Es gibt in Asien, wo ja dieses Familienunternehmen noch sehr viel stärker sind wie bei uns, da gibt es manche Firmen, die geben sich sogar eine Satzung, die ausschließt, dass Familienmitglieder ins Management oder so hinein dürfen. Sie sagen, es gibt eine gute Basis, weil man sich kennt, weil man vertraut ist und beim Streiten, das wäre meine Frage gewesen, beim Streiten, wo man dem anderen sagt, ich bin mit deiner Arbeit unzufrieden, ich bin mit deinem Beitrag unzufrieden, kann man das dem Bruder sagen und reagiert er dann rational? Ja, also nicht, es artet oft ein bisschen aus. Wir sind aber, also in dem, wie wir miteinander sprechen, also kann man mit vielen anderen nicht mehr diskutieren. Wir schaffen es aber immer sehr zielgerichtet zu diskutieren und uns da wieder abzuholen. Also dieser Nachteil, dass natürlich da in so eine Bekanntenbeziehung vieles eingeht, was eigentlich nicht rational begründet ist, das kriegen Sie, also ja. Das läuft bei uns sehr, sehr gut und die Themen, ja, wir haben uns am Anfang auch sehr, sehr viel damit beschäftigt, ist es gut oder nicht, wie wir so aufgestellt sind, dass sich alle kennen. Wir haben viele Problematiken und die Vision sehr lange vorab diskutiert und da auch sehr früh Einverständnisse geschaffen. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt zur Verteilung des Teams. Es gibt die These, dass man möglichst alles zusammen diskutiert. Es gibt aber auch die These, dass man eine strenge Arbeitsteilung einführt. Wie machen Sie es? Wichtige strategische Entscheidungen werden gemeinsam gemacht. Und ja, am Anfang war viel mehr zusammen als jetzt. Und inzwischen klappt das sehr, sehr gut, dass schon jeder hat seinen Aufgabenbereich, jeder hat seine Abteilung, seinen Aufgabenbereich, kümmert sich der hauptverantwortlich drum, muss auch gucken, dass dort alles läuft. Aber in der strategischen Entwicklung machen wir es zusammen. Aber das ist wichtig, jeder hat seinen Aufgabenbereich und da wird ihm nicht so sehr reingeredet. Da muss er Ergebnisse bringen, die checken Sie und beurteilen Sie oder? In der reinen Umsetzung ist man frei, ja. Aber in dem, wo das Ziel des Einzelnen ist, nicht. Und sowas wie Milestones, dass die Abteilung das auch erreichen? Das ist dann die einzelne Aufgabe, aber wir sitzen schon noch oft zusammen und diskutieren, okay, wird es erreicht, wird es nicht erreicht, woran hakt es, kann man unterstützen, abnehmen, nachschärfen, aber den Marketingplan zu erstellen, der das und das Ziel hat, das ist dann Hauptaufgabe desjenigen, der dafür zuständig ist. Wer von Ihnen dreien ist denn so der Ideengeber? Wer kam denn mit dem Konzept, wir machen diese individualisierte Reiseplanung? Waren Sie? Also ganz ursprünglich kam es von mir, dass ich gesagt habe, also man kennt das GPS-Gerät, hatte ich bei vielen Mountainbiken und gesagt, okay, irgendwie dieses Ding bringt mir gar nichts, weil es mir nicht sagen kann, wo ich jetzt zum Mountainbiken gehen soll. Und dann aber, wie dies technisch gelöst wird und wie wir das Business aufstellen, das war komplett zu dritt und dann zu viert. Also das initiale Problematik alleine gefunden, sind wir nicht zu dritt drauf gekommen, aber dann von Anfang an das zu dritt entwickelt und Lösungsansätze diskutiert, weiterentwickelt, Algorithmen geschaffen, ja. Gemeinschaftsleistung. Schön, wünsche ich Ihnen alles Gute. Erstmal vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank.